Wahnsinn, einfach super irre, das gibt es nicht, was es hier gibt. Katzenkopfpflaster, wie zu Friedrich Wilhelms Zeiten. Dies schon für den Prospekt zu merken, Fräulein Gundelach. Haben Sie notiert, wie zu Friedrich Wilhelms Zeiten Kutschen rollten hier und diese Baumallee, die Bäume. Ein Spalier aus strammen, hölzernen Soldaten. Ungefällt. Gehen Sie vom Gas, Herr Börstel, vom Gas. Genießen Sie. Man möchte salutieren, den langen Kerls, die alles, alles überstanden haben. Im Fall, dass uns die gegnerische Karte nicht belügt. Das gab es auch. Sie spielten mit gefälschten Karten. Sie wussten schon, weshalb. Sind wir jetzt da? Sind wir jetzt da? Wir sind jetzt da. Jetzt sind wir da. Dort leuchtet gelb ein Schild. Neu-Banzelow. Das ist er. Der rote Punkt. Auf unserer Karte. Im weißen Fleck Mark Brandenburg. Wie augenscheinlich aber, Wunder über Wunder. Wir ahnten es. Ganz grün ist. So ganz Natur. Und unser Standbein, Spielbein, wir setzen es auf diesen Boden. Den Boden unserer Väter. Quatsch, auf diesen Boden. Punkt. El Paradiso, die Kette schmucker Ferienhäuser, die unseren Kontinent umschlingt, nun auch in dieser unserer fremden Heimat. Fräulein Gundelach, dies schon für den Prospekt. Fremde Heimat, gute Wendung. Herr Börstel, haben wir die Zeit genommen? Wir haben. Von Ort zu Ort exakt 2 Stunden und 09 Minuten. Dies schon für den Prospekt. Haben Sie notiert? 2 Stunden etwa Autofahrt durch Mark und bei. Herr Börstel, bitte, durch Mark Brandenburgs herrliche Wälder und Felder. Die strammen Bäume und es ging doch durch Mark und Bein. Da, eine Katze. So grau und echt. So richtig schön verwahrlost. Wie ein Raubtier. Ob ich mal anfasse? Erst fassen wir mal Fuß und dann das Weitere. Punkt 1. Vorsprache beim Gemeindeamt. Punkt 2. Inspektion des Standorts inklusive nähere und fernere Umgebung. Augenmerk auf Golfreitsurf, Radfuß- und Wanderwege allgemein. Ausflugziele, Kirchenschlösser, sonstiges. Routen, wenn ja, welche? Badeseen, Wasserprobe. Punkt 3. Am Abend geselliges Beisammensein mit Ausgewählten. Das langt. Noch Fragen? Keine. Aber ich. Merkregel 1. Immer schön zusammenbleiben. Das heißt? Nie allein vom Auto weg. Wirklich nie? Nie. Nie, nie, nie, nie. Gut, wir können. Maschine aus. 1. 2. 3. Los! Wir sind freundlich geduldig. Wir sind freundlich geduldig. Erklären zur Not alles zweimal. Erklären zur Not alles zweimal. Respektieren Sitten und Gebräuche. Respektieren Sitten und Gebräuche. Machen keine Witze, hänseln Sie nicht. Machen keine Witze, hänseln Sie nicht. Grüßen, wenn man uns grüßt. Grüßen auch, wenn man uns nicht grüßt. Grüßen, wenn man uns grüßt. Grüßen auch, wenn man uns nicht grüßt. Wo wir etwas nicht verstehen, verstehen wir es nicht. Wo wir etwas nicht verstehen, verstehen wir es nicht. Und basta. Und basta. Dort hängt ja unsere Fahne. Nicht täuschen lassen, Börstel. Hier hingen schon ganz andere Fahnen. Schwarz-Weiß-Rot und Gold und mit und ohne. Ein Mensch. Wo? Da. Tatsache. Was für ein Mensch. So voller Ausdruck, Würde. Und wie er seine Last trägt. Eine Kiste Bier. Guten Tag. Ja. Sind wir hier richtig? Ob sie nur hier richtig sind? Ich weiß ja schon mal ja nicht, wohin sie wollen. Zum Gemeindeamt. Da. Immer da lang. Dann rechts. Erzählen Sie denn schon. Moin. Danke. So schnell kommt man hier ins Gespräch. Die Leute sind so anders, so nicht wie bei uns so. Grün und aus Eisen. Ich schätze voriges Jahrhundert. Und dieser sanft gebogene Schwengel. Toll. Ob Sie mal... Guten So muss Wasser schmecken. Heilig nüchtern. Wie? Vorsicht, da ist die Frau drin. Fräulein Gundelach, Merkregel 2. Ein roter Backsteinbau. Geh mein Amt. Und was ist das? Herr Dr. Klemm? Ja? Paradiso, Ferienhäuser? Ja, sozusagen. Gestatten, Buchholz, Bürgermeister. Wir hatten ja schon telefonisch. Wir dachten zur Begrüßung aus unserem gemeinsamen Liedgut. Aber bitte, ja. 3, 4. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Linnenbaum. Ich träumt in seinen Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rede so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leid zu ihm. Wirklich, wirklich toll. Ganz, ganz toll, toll. Kinder. Ganz vielen, toll. Vielen Dank. Jacqueline. Herzlich willkommen in Neubanselow. Im Jahre 1603 wurde Neubanselow erstmals urkundlich erwähnt. Vorher siedelten in dieser Gegend slawische Stämme. Seither hat Neubanselow einen weiten Weg zurückgelegt. Einige Meilensteine der Geschichte: Graf Otto, der Einarmige. Die Bauern trieben Ackerbau, später auch Viehzucht. In unserer Kirche spielte einmal auch Paul Gerhardt sein bekanntes Lied »Nun ruhen alle Wälder«. Einmal im Jahre 1809 brannte das Dorf fast nieder. Nach dem Krieg gab es die Bodenreform und das Land wurde verteilt. Dann aber wieder weggenommen und in die LPG. In der DDR... Sollst du nicht mehr sagen, DDR. Merkst dir doch mal, dass du das vergessen sollst. Ja. Weiter. In der... kam es leider zu keinem richtigen Aufschwung mehr. Die Dampfschneidemühle... Ja. Die Dampfschneidemühle wurde 1960 stillgelegt. Heute aber können wir mit Optimismus in die Zukunft... blicken. Danke, Jacqueline. Gut. Ja. Jetzt Mike. Eine Überraschung. My name is Mike Zetschke. I live in New Banselow. How are you, Mister? How are you, Mrs.? Miss. How are you, Miss? Vielen, vielen Dank, ihr lieben Kinder. Das war ja ein Empfang. Mit Kinderchor und Blumen und Spalier. Ganz einfach super. Na, Kinder, und was wünscht ihr euch denn so für euer Dorf? Na? Marco. Ein Abenteuerspielplatz. Ja. Und du? Einen Supermarkt. Flugplatz. Allerhand, was ihr so vorhabt. Jacqueline? Jacqueline. Kanalisation. Ah. Was denn das? Ach, Scheiße. Prima, Kinder. Prima. Jetzt aber marsch, marsch an die Arbeit, damit das alles wirklich, wirklich wird. Ich habe es aufgeschrieben. Fräulein Gundela? Notiert. Herr Dr. Klemm, also, wenn Sie, wir könnten jetzt einen Rundgang machen, Lokaltermin. Oder auch bei mir. Ich denke, wir... Wir erobern uns erst einmal selber das Terrain. Sondieren. Schauen uns um, wir haben da Erfahrung. Wir haben da Erfahrung. Aber natürlich. Bitte, wie Sie wollen. Auf dieser Orgel übrigens, wissen Sie, wer darauf schon gespielt hat? Kein geringerer als Paul Gerhardt. Sie sind ja erstaunlich gut unterrichtet, Herrschaften. Na kommen Sie, wenn Sie noch Fragen haben, wir gehen in den Garten. Herr Pfarrer? Ja, bitte? Wie viele Seelen hat der Ort? Manchmal denke ich gar keine. Um es mal so zu sagen, Einwohner hat Neubanselow 823 Kinder und Greise inbegriffen. Meine Schäfchen. Des Pfarrers Herde. Gott, ist das romantisch. Und manches schwarze Schaf darunter, wie? Das ist ein weites Feld. Schwarzes Schaf, ja. Ein rotes, wenn Sie so wollen, das ja. unser ehemaliger Bürgermeister. Er pflegt jetzt, seit er die Welt nicht mehr versteht, den Kirchhof. Trauerarbeit. Sozusagen. Er macht sich jedenfalls sehr gut. Aber Sie können ihn ja selbst fragen. Er müsste erst draußen sein. Soll ich mal? Das hat Zeit. Na, wie Sie wollen. Ich hoffe nur, wenn ich das so sagen darf, die neue Zeit, die Umgestaltung, dass das nicht spurlos an unserem Gotteshaus vorübergeht, nicht wahr? Sie haben ja vorhin das Dach gesehen, auch der Glockenturm. Herr Paul Gerhard, immerhin. Das ist schon alles vorgemerkt. Ein kleinoddeutscher Backsteingotik, einst spielte hier Paul Gerhard sein, nun ruhen alle Wälder. Da ist der Kaffee, meine Frau. Guten Tag. Haben Sie, Fräulein Gundelach, notiert? Ein Kleinod. Alles notiert. Unsere Kirche? Donnerwetter. Ein Nest des Widerstandes, wie man hörte, war ihr Missionsgebäude damals in der alten Zeit. Ach Gott. Ihr Buken Pflaumenkuchen. Gegen das Regime, den Unrechtsstaat? Und war denn das gefährlich? Na ja, gefährlich. Mit bloßen Händen. Ach was, mit bloßen Händen? Ja, ja. Denn wenn der Kuchen angebrannt war zur Bibelstunde, dann rannten doch alle wie verrückt zur Staatsjugendweihe. So war das. Und kein Aas. Keine Seele. Kam zur Konfirmation. Naja, Vergangenheit. Schmeckt der Pflaumenkuchen? Und ob, wir würden gern noch länger hier bei Ihnen sitzen und plaudern, doch. Es drängen die Termine. Die Termine drängen. Sie können da hinausgehen. Das Tor vorne ist offen. Was wächst aus diesem Acker? Steine. In langen Furchen ausgestreut zum Himmel. Doch es kommt nichts an. Dazwischen Trampelpfade. Und was ist das? Es ist ein Kreuz. Und da noch eines. Blumen blühen hier. Aus Einweggläsern. Efeu rankt aus sich selbst heraus die Mauer hoch, die diesen Fleck umfriedet. Am Tor steht Gottes Acker. Ah, dort. Der Gärtner. Guten Tag. Grüßen, wenn man uns grüßt, grüßen, auch wenn man uns nicht grüßt. Wo wir etwas nicht verstehen, verstehen wir es nicht und basta. Trotzdem. Renitent. Was nun den Stand unserer Vorarbeiten betrifft, Herr Dr. Klemm, sehr geehrte El Paradiso-Mitarbeiter, darf ich mal wie folgt zusammenfassen. Nach Erhalt Ihres Schreibens vom 14.03.90 haben wir eine Einwohnervollversammlung durchgeführt und die Pläne zu einer grundlegenden, marktwirtschaftlich orientierten Umgestaltung unseres Dorfes vorgestellt. Die Einwohnerschaft war, mit Ausnahme entschuldigt fehlender, vollständig versammelt. Wie wir Ihnen bereits telefonisch mitteilten, gelang es uns in geduldiger Überzeugungsarbeit, alle Neubanseloer von der Notwendigkeit eines strukturellen Neubeginns zu überzeugen und eine breite Zustimmung zu erzielen. Heute können wir mit Stolz feststellen, Neubansolo ist bereit zur Marktwirtschaft. Dass auch die jüngsten Neubanseloer kräftig mitziehen, davon konnten Sie sich ja bereits im Rahmen des festlichen Begrüßungsprogramms überzeugen. Oh ja, das konnten wir. Und ab? Der Umbau der Kuhstelle für den geplanten Reiterhof ist in vollem Gange. Die Trockenlegung jetzt nicht. Die Trockenlegung des Dorftümpels wurde von allen Einwohnern einhellig begrüßt. Für heute Nachmittag 3 Uhr ist die feierliche Sprengung des alten Dorfkonsumladens geplant. Ein Schandfleck im Herzen unseres Dorfes und ein Symbol stalinistischer Mangelwirtschaft. Unter dem Motto Konsum statt Konsum soll dies gewissermaßen ein Stück Flurbereinigung im Zentrum Neubanselos sein. Sie sind ganz herzlich dazu eingeladen. Danke. Ich möchte sagen, das Fundament für unsere Zusammenarbeit ist gelegt. Das Fundament für unsere Zusammenarbeit ist gelegt. Vielleicht gibt es jetzt erst mal Ihrerseits noch Fragen. Ja, gab es auch Widerstand? Wenn Sie mich so direkt fragen, eigentlich nicht. Höchstens der Pfarrer. Aber das wirklich mehr aus Prinzip, der war schon immer dagegen, auch früher. Haben Sie notiert, Fräulein Gundelach? Notiert. Und sonst? Sonst nichts. Das heißt, wir schicken demnächst den Vermessungstrupp aufs Areal. Herr Börstel, Ihre Einschätzung mal grob. Variante 4. Nicht 5? Ich denke dennoch 4. Bungalows Typ Sonnenschein, von hier großflächig an den See, Kapazität so gut wie unbegrenzt, flächendeckend Strom. Die Zufahrtswege hier, hier und hier. Das Shoppingcenter da, mit Parkplatz. Das Dorf auf alt, Fassaden neu, den Kern sanieren. Stimmt etwas nicht? Doch, doch. Das liegt ja alles auf der Hand. Und weiter? Weiter? Na, das Übliche. Strukturausbau, danach erschließen wir das Umland und pipapo. Und pipapo. Hat er was? Das hier, das ist für mich, wenn Sie verstehen, wie eine Reise in meine Kindheit. Gut, Adria und Costa Brava, da kann man die Varianten 1 bis 7 durchziehen, aber... Haben Sie das Holzgestell gesehen? Unter der Kastanie, am Dorfteich. Ja, war notiert. Das gab es früher auch. Bei uns. Frühmorgens standen da die großen Kannen. Mit warmer Milch darauf. Und unterm Holzgestell war Sammelplatz für alle Katzen unseres Dorfs. Früh, kurz nach 6. Hier gibt's auch längst Pappbehälter für die Milch. Ja, eben. Nur dieses Holzgestell blieb stehen. Schwarz und schief, verwittert. Die Zeit blieb stehen hier, woanders rennt sie, hier rinnt sie. Durch das Stundenglas märkischer Streusandbüchse, Sand im Getriebe. Ich glaube, wir gehen mal eben. Noch ein Stück. Zum See. Da führt ein Weg. Bergan. Hier auf der Karte steht es. Feldherrnhügel. In Klammern Aussichtspunkt. Der Blick schweift generalstabsmäßig von hier aus. Wo im Jahre 1813 der Franzose stand? Weit übers Land, das uns zu Füßen liegt, groß, still, erhaben. Herr Dr. Klemm! Ja? Der Anruf vorhin. Ja, was denn? War für Sie. Und jetzt nochmal die Dame von vorhin. Ihre Zentrale, Frau Pollock-Schulze, wenn ich recht verstanden, liegt wieder in der Leitung, auf meinem Schreibtisch im Büro. Es ist sehr eilig, glaube ich. Hier, Klemm. Ja, Frau Pollock-Schulze. Ja, ich warte. Danke. Herr Direktor? Ja, guten Tag. Danke. Alles, ja, soweit. Doch. Ja. Ach was, ach was. Was? Wann denn? Nein. Nein. Ja. Ja. Ja, natürlich. Gewissermaßen, ja. Auf Wiederhören. Danke. Die Böschung hier am Ufer, das ist der ideale Platz für unseren Robinson-Club-Chef. Holzhütte. Feuerstelle. Seminarraum, rustikal. Kapazität geschätzt auf circa 30. Da geht die Post ab. Hier können sich die Eremiten nach Herzenslust und unter ihresgleichen in Massen tummeln. Was meinen Sie? Was? Ach so, ja, nein. Was ist denn, Chef? Ist Ihnen denn nicht gut? Was mit der Firma? Mein lieber Börstel, Fräulein Gundelach? Die Extratour. Die Konkurrenz? Sie hat... Hat was? Hat Bitterfeld gekauft. Hat was? Sie fahren demnächst die Maschinen wieder an. Mit ohne Filter. Menschenskinder, das ist das Projekt. Jahrhundertding. Ein Industriemuseum Bitterfeld. Bequem erreichbar, First-Class-Hotels und alles. Jetzt haben die Nase vorn. Die Nase vorn. In Bitterfeld. Und wir stehen hier und dümpeln. Und machen eine 0815-Lösung, die es schon x-mal gab. So viele Robinsone gibt's ja gar nicht, Börstel, wie es El Paradiso Robinson-Clubs gibt. Chef. Hermetisch abgeschlossene Eisenbahnen durchfahren das Gebiet um Halle Leipzig. Es regnet leise Kohlenstaub. Im Mai ist Winter. Gelbe Schwaden. Ein Ausstieg nur mit Maske und mit Führer. Kranzniederlegung. Exkursion nach Wolfen, Merseburg. Vergangenheit und Zukunft zu grauer Gegenwart vermischt. Das hat noch was. Das dampft und brodelt und Flammen lodern ewig in einen Himmel, der nicht da ist. Und was der Clou ist, als Bildungsurlaub von der Steuer abzusetzen. Auf welche Gruppen zielt denn das? Zielgruppe? Vor allem Grüne. Aber Börstel, Gottchen, Kleinvieh macht halt auch. Mist. Sie sagen es. Und wir stehen hier und dümpeln. Na, aber... Kein Aber. Oder doch? Betrachten wir die Sache doch mal ganz abstrakt. Vom Reißbrett aus, gewissermaßen. Von oben. Feldherrnblick. Die Extratour hat Bitterfeld. Stadt, Industrie, Geschichte. Was haben wir? Ein Dorf. Naja, nicht viel. Doch immerhin ein Dorf. Romantik, Zuflucht, Heimat. Zielgruppe? Der ganze ungezählte Rest. Stadtfrustis, Abenteurer. Das Dorf. Das Dorf an sich. Das Dorf als solches. Fräulein Gundelach, mal schnell die Liste durch. Check in. Was finden wir laut Muster im Urzustand? Und Sie, Herr Börstel, passen bitte auf, falls irgendwo ein Posten fehlt. Die Landstraße? Ja. Die Dorfstraße? Ja. Das Spritzenhaus? Ja. Der Spritzenturm? Ja. Der Dorfteich? Ja, na ja. Die Schenke? Ja. Ich denke, damit es schneller geht, wir können das im Block. Ja. Fräulein Gundelach. Kirche, Kirchhof, Pfarrhaus, Schulhaus, Gemeindehaus, Gehöfte, Einfahrt, Wohngebäude, Stall, Scheune, Feldflur, Feldscheune, Obstallee. Ja. Da waren zwei Nein. Das Schulhaus. Eher ein Betonbehälter. Da sehe ich kein Problem. Das ließe sich. Und? Die Wohngebäude, so ganz der alte Stil, ich weiß ja nicht, verputzt. Die Fenster groß, die Tore schmiedeeisern, nicht aus Holz. Und in den Ställen stehen Mopeds. Das ließe sich zur Not entsorgen. Geld, sagt die Firma, spielt hier keine Rolle. Noch was vergessen? Der Einkaufsladen. Exakt 3 Uhr. Der Konsum. Zu spät. Auf dem anderen. Bewegt. Im Feriendorf. Im Dorf. El Paradiso. Neubangelo. Schade, dass Sie zu spät gekommen sind, aber wir hatten feste Terminabsprache mit der Feuerwehr, Brandschutz, Sie verstehen. Sehen Sie? Die Trümmer weg. Dann ist hier Platz. Wir haben Platz geschaffen für das Neue. Einem Neu-Neu-Banselow steht nichts mehr im Wege. Wir sind freundlich, geduldig, erklären zur Not alles zweimal, respektieren Sitten und Gebräuche, machen keine Witze, hänseln Sie nicht. Wann geht's denn los? Ich meine, mit der Bautätigkeit. Sie haben sich doch jetzt ein Bild gemacht. Wo Sie etwas nicht verstehen, verstehen Sie es nicht und basta. In liebevoller, musealer Kleinarbeit? Der Konsum könnte in 2 Wochen wieder stehen. Das könnte gehen, ja. Und unsere Touris reisen Zeitreise in die Vergangenheit. So sah es einst hier aus. Die Bäume bleiben stehen. Die Menschen auch. Karg, grau und freudlos. So verlief das Leben im Sande der Mark Brandenburg. Ich verstehe jetzt offen gesagt nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen, Herr Dr. Klemm. Was Sie meinen? Was wir hier wollen? Was wir hier wollen, ist das echte Leben, so wie es wirklich, wirklich war. Wirklich? Die Eisbude aus Dänemark ja. Kommt wieder weg. Kommt wieder weg, denn die ist nicht gewachsen, nicht typisch. Ach so. Na klar, ich verstehe, muss weg. Aber ja, bitte, Ihre Konzeption. Sollen wir gleich? Hauptsache, die alten Bruchboden, die Holperstraße, ist alles... Alles das soll euch erhalten bleiben. Ich verstehe jetzt doch nicht ganz. Alles bleibt so, wie es ist. Ja, aber... Aber die Plumskloster nicht. Auch das. Da friert man sich doch im Winter glatt den Arsch ab. Den Arsch ab, das ist gut. Haben Sie das, Fräulein Gundelach, notiert? El Paradiso, El Paradiso. El Paradiso reisen an Originalschauplätze der Geschichte. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist wahr. Sie können es noch gar nicht glauben. Ich glaube es einfach nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn, doch hier wird er zur Wirklichkeit. Da sehe ich schwarz. Grau wäre besser, Bürgermeister. Landestypisch. Wie stehe ich denn jetzt da? Und unsere Kunden sagen Donnerwetter, eins der letzten Reservate im Abenteuerurlaub zu erleben, Donnerwetter. Wie stehe ich denn jetzt da vor unseren Kindern? Die lieben, lieben Kinder. Ihr lieben, lieben Kinder, singt uns mal etwas aus der alten Zeit. Na, traut euch mal. Hab keine Angst. Nur so, wart ihr nicht Pioniere? Das geht nur doch zu weit, Herr Dr. Klemm. Bitte. Am Telefon sagten Sie wörtlich, wir wollen mit Pioniergeist an die Umgestaltung Neubanselos gehen. Und jetzt das. Na, fällt euch nichts ein? Hey, scheint die Sonne und leicht ist unser Schritt. Froh ist der Schlag unser Herzen. Zieh doch die Freude an unserer Seite mit. Singen und lachen und scherzen. Pioniere voran, lasst uns vorwärts gehen. Pioniere stimmt an, lasst die Fahne wehen. Unsere Straße, sie führt in das Morgenlicht hinein. Wir sind stolz, Pioniere zu sein. Das war ja einfach super. Also ich sage gar nichts mehr. Chef, mein Kompliment. Und so, in dieser Art und Pipapo. Die werden staunen in der Firma. Und bei der Extratour. Der Bürgermeister hat ja auch nicht schlecht gesprochen. Der Bürgermeister, netter Mensch. Ich denke, der wird demnächst demokratisch abgewählt. Wir setzen kommissarisch den Alten wieder ein. Chef. Ja, stilecht, mein lieber Börstel, stilecht. Und Obacht geben auf den Pfarrer. Oh ja, weiß Gott. Und bald erblüht es neu, so wie es immer war, aus Sand und Kraut und Hühnerdreck. Neubanselow! Los doch, Börstel, wir haben keine Zeit. Und wir repetieren, Fräulein Gundelach. Die Zeit blieb stehen hier. Woanders rennt sie. Hier rinnt sie. Durch das Stundenglas märkischer Streusandbüchse. Gedankenstrich. Sand. Im Getriebe. Sie hörten Die Conquistadoren von Jens Sparschuh. Es sprachen Chef Klaus Barner, Börstel Gerd Baltus. Fräulein Gundelach, Angela Schmidt. Bürgermeister, Klaus Herm. Bauer, Heinz Fabian. Alte Frau, Ellen Waldeck. Pfarrer, Werner Eichhorn. Pfarrersfrau, Gerda Gmelin. Jacqueline, Birte Mutschler. Mike, Jos Steiner. Marco, Johannes Klose. Mädchen, Cornelia Ott. Chor, Margret Straßburger, Gerda Katharina Kramer, Hans Kahlert und Klaus Dittmann. Technik, Elke Kellermann und Johannes Kurzner. Regieassistenz, Bärbel Kasperek. Regie, Hans Rosenhauer. Wir brachten eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk.